Eine internationale Versammlung der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea für die erfolgreiche Veranstaltung des Kongresses zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdu-san 2017 gab es jüngst in der Stadt Dublin von Irland. Daran nahmen die Vertreter der ausländischen Zweigstellen der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea in den Ländern wie Dänemark, der Schweiz, Schweden, Frankreich, Polen, Irland, Großbritannien, Italien, Spanien und den USA teil. Auf der Versammlung wurden die Glückwunschbriefe an die Versammlung verlesen und die Reden gehalten. Danach wurde eine Erklärung zur Unterstützung des Appells des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdu-san 2017 veröffentlicht. Auf der Versammlung wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen.